C'est là une test. Une test? C'est là une test. Une proba de la chanson. Schatz, du kannst kein Französisch. Das musst du doch nicht allen Leuten sagen. Das kannst du ja rausschneiden. Du Nö. bist ja der Schnittmeister Nee, ich hier. bin der Schnittmeister. Ich will dir alles rausschneiden immer. Du redest Unsinn und ich muss es rausschneiden. Schatz, das, was du da versucht hast, Französisch zu reden, das war Unsinn. Nein. Das soll mir mal einer nachweisen. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem japanischen Japanimary Podcast von Deutschland. Und wir haben wieder einen japanischen Film gesehen, Ja. den wir beide sehr gut fanden, nämlich von Takeshi Kitano, Satuichi, der blinde Samurai aus dem Jahre 2003. Das reimt sich. Der blinde Samurai von 2003. Takeshi Kitano, man sagt das immer dazu, weil Leute am ehesten dann so einen Aha-Moment haben, ist Takeshis Castle Takeshi. Der hier in Deutschland auch sehr bekannt ist. Das muss man immer dazu sagen, damit die Leute was mit Takeshi Kitano anfangen. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht allzu viele Takeshi Kitano-Filme gesehen. Wohl Filme mit Takeshi Kitano, da schon ein paar. Allen voran der großartige Monster X gegen den G8-Gipfel. wo er eine der Figuren spricht, allerdings nur nicht spielt. Nämlich den Takemajin. Ghost in the Shell steht noch auf der Watchlist, den muss man nicht unbedingt gesehen haben, der ist aber auch dabei. Ich möchte unbedingt, und der ist jetzt im Japanuary auch schon ein paar Mal von ein paar Leuten geguckt worden, Hanabi nachholen. Und im letzten Japanuary sind einige seiner großen Yakuza-Filme durchdekliniert worden. Hört euch da gerne mal durch die von mir kuratierte Podcast-Kuration auf Füt vom letzten Jahr. Die war auch sehr schön. Ja, und Takeshi Kitanos Saitochi? Satuichi. Satuichi. Ich kann mir Namen schon nicht merken und jetzt schon keine Titel von Filmen mehr. Es geht endgültig zu Ende. Ist eine Art Neuverfilmung einer sehr langlebigen Film- und Serienserie um diese Figur Satuichi, den blinden Samurai, der eine, ich glaube, eine literarische Figur ist und dann eben überführt wurde ins Fernsehen und ins japanische Kino. Und Kitano hat diesen Film, diese Figur noch einmal im Jahre 2003 ins Kino gebracht. Es gibt aber, glaube ich, noch irgendeinen Film von 2010, habe ich gerade gesehen. Der ist mir aber gerade irgendwie nicht so ein Begriff. Wie gesagt, hier heute Takeshi Kitano am Start. Hallo Kati. Hallo Steffen. Kurze Frage, bevor wir über den Film sprechen. Was ist denn stärker, dein schlechtes Gedächtnis für Namen oder dein relativ gutes Gedächtnis für Filmtitel? Eigentlich kann ich sehr gut mit Filmtiteln umgehen. Auch komplizierte Filmtitel merke ich mir sehr schnell. Schlechte Namen kann ich mir aber noch, schlechten Namen merken kann ich aber noch besser. Okay. Alles klar. Dann gucken wir einfach keine Filme mehr, die einen Eigennamen als Titel haben. Das könnte gut sein. Tschüss, Heidi. Und tschüss, ein Hund namens Beethoven. Genau. Steckt das Problem ja schon im Titel. Gut, Ja. das war ein sehr klassischer Samurai-Film, dafür, dass er aus dem Jahr 2003 kam. Was mich gestört hat, und das stört mich nachhaltig, dass diese Filme auf den Covern dann direkt mit Kill Bill verglichen werden. Also sobald auch nur einer irgendwie ein Samurai-Schwert in der Hand hält und anderen Leuten den Arm abhackt, heißt es gerade aus Filmen oder bei Filmen aus den 2000er Jahren, ja, so toll wie Kill Bill. So, wenn ihr Kill Bill gemocht habt, dann mögt ihr diesen Film. Und ich find's eigentlich ärgerlich, weil eigentlich sollte es andersrum sein. Ja. Wenn ihr diese Samurai-Filme gemögt habt, mögt ihr Kill Bill. Ja. Wir müssen dazu sagen, wir hatten eigentlich vor, Lady Snowblood zu gucken. Und den hatte ich eigentlich durch eine kurze Suche in der hiesigen Bibliothek auch dort gefunden. Und du warst dann gestern unterwegs und hast kurz geguckt und die hatten bloß den zweiten Teil. Und den zweiten Teil vor dem ersten Teil zu gucken, halte ich mal für eine schlechte Idee. Ja, es hat schon bei Paddington nicht gut geklappt. Ich habe Paddington gegenüber eine etwas differenziertere Meinung als die meisten anderen. Das ist eine andere Diskussion. Vielleicht mache ich mir dann keine Freunde, wenn ich sage, dass ich diese Filme nicht so toll finde. Aber naja, gut, muss es halt auch mal geben. Jetzt haben, glaube ich, 10 Leute diesen Podcast geschlossen. Tut mir leid. Das ist die natürliche Auslese, Schatz. Ja, ist die natürliche Wir wollen Auslese. Ja Qualitätspublikum. Genau, Qualität. und ich hatte ein bisschen Angst, dass so ein 2003er-Film so diese halt auch so ein bisschen so diesen Drive nicht hat, den ich so bei diesen alten Samurai-Filmen mochte. Also diese sehr schnellen Einstellungen, dass man irgendwie hingeht und sehr, sehr viel Wert legt auf so diese Choreografien von Kämpfen und all das. Das hat der Film schon, nimmt es aber an anderen Stellen auch schön auseinander. Also das ist nicht nur eine Huldigung dieses Genres, sondern zum Teil auch so ein bisschen so eine Dekonstruktion. Ja. Ich möchte mal grob zusammenfassen, was so die handelnden Figuren und das Setting ist. Titelgebend ist natürlich der blinde Samurai Satoichi, der in eine Stadt kommt, die von, ich glaube, zum Zeitpunkt seiner Ankunft 3 oder 4 Clans beherrscht wird. Und einer ist gerade dabei, sich so ein bisschen durch die anderen Clans durchzumetzeln, um die alleinige Herrschaft an sich zu reißen. Davon betroffen ist eine Dame, bei der Satoichi erstmal unterkommt, die einfach nur ihr Gemüse verkaufen wollte, und er hilft ihr dann, die Reste nach Hause zu tragen, nachdem ihre Familienmitglieder oder Verkaufshelfenden da zusammengeschlagen wurden und ähnliches. Und er hört sich dann so ein bisschen ein in die Problematiken in diesem Ort. Die nächsten Figuren sind zwei junge Geishas. Die lernen wir kennen, als sie quasi gerade bei der Arbeit sind, mehr oder weniger. Und diese aber nutzen, um ihren Kunden umzubringen. Mithilfe einer... Wie heißt dieses Instrument? Weißt du das? Ich habe es nicht ganz begriffen. Es ist auf jeden Fall mit einer Gitarrenseite. Ja, mit einer japanischen Gitarrenseite, genau. So ein Zupf- und Schlaginstrument. Genau, also da ist auch schon klar, die haben irgendwie eine eigene Agenda. Genau. Und so. Und dann haben wir noch ein junges Ehepaar. Die Frau ist krank, und um genug Geld für Medizin zu verdienen, lässt sich der Mann anheuern als klassischer Henchman im Prinzip bei einem der Oberbosse da von den Clans, die Stadt terrorisieren. Der scheint mal Samurai gewesen zu sein, ist zu dem Zeitpunkt ein Ronin. Die Unterscheidung gibt es dann nicht, machen viele dann nicht. Also alles, was irgendwie ein Katana in der Hand hält und scheißt, ist bei vielen ein Samurai. Solange ein Samurai aber keinen Herren hat, ist er ein Ronin. Genau. Frage, Satoichi ist dann eigentlich auch ein Ronin, oder? Ja, das ist genau das Ding. Also das hat mich auch die ganze Zeit ein bisschen irritiert. Also eigentlich müsste es der blinde Ronin heißen. Ja. Aber Samurai klingt halt irgendwie geiler. Das ist richtig. Damit können auch die meisten mehr anfangen. Nein, also ein Samurai ohne Herren, oft auch wandernd, sind eben Ronin. Und also eigentlich ist der Schurke in diesem Film der Samurai. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil er hat dann ja wieder einen Herren, einen Auftraggeber, und damit ist er wieder ein Samurai, ja. Genau. Es stellt sich raus, dass die Geishas die Kinder einer ermordeten, relativ wohlhabenden Reisbauernfamilie sind, die der Ermordung durch Zufall entgangen sind damals. Und die Mörder sind jetzt eben die Vorsteher dieses Clans, oder dieser Clans, die den Ort beherrschen. Die Kinder wollen Rache üben und die Leute ausradieren. Satoichi ist so ein bisschen, der wird da so rein verstrickt, weil er das nicht so ganz gut findet, wie diese mafiösen Strukturen da laufen, die Clans am Laufen halten. Lernt dann auch den Neffen der Dame kennen, bei der er nächtigt. Der ist so ein bisschen das Comic Relief des Films. Ja. Auf eine sehr sympathische Art, muss man sagen. Beste Szene des Films, Entschuldigung, aber. Ja. Und genau, und der angeheuerte Samurai dann tatsächlich ist eben so ein bisschen der Schurke, der sich nach und nach durch die anderen Clans schnetzelt und seinem Chef, der lange so im Hintergrund bleibt und undurchsichtig ist, dazu verhilft, erstmal der Hauptchef des Ortes zu werden. Und es läuft letzten Endes darauf hinaus, dass das der Endkampf wird zwischen Satoichi und diesem Samurai. Was mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, war so dieser Genre-Mix. So, du hast einen sehr klassischen, im Kern einen sehr klassischen Samurai-Film mit ganz klaren, abgesteckten Lagern. Das sind die Schurken, das sind die Guten, das ist der Samurai, der es hinterher rausreißt. Da gibt's auch keine Überraschung, dass Satoichi am Ende des Films gewinnt. Das sind so die Charaktere. Und ich weiß halt über diese Figur, dieses Satoichis Null. Also auch als wir in den Film reingeguckt haben, ich habe nicht vorher gegoogelt, wer ist diese Figur, was macht die so, was ist das für ein Kultfaktor auch, gerade auch in Japan herrscht. Laut Wikipedia soll das eben auch Kitanos irgendwie erfolgreichster Film gewesen sein, was mich ein bisschen wundert, weil die allermeisten jetzt auch gerade im Japanuary diesen Hanabi-Film so hochhalten, weil der wohl sehr, sehr poetisch und sehr gefühlsgetragen sein soll. Ich glaube, dass Satoichi noch mal ein bisschen mehr so ein Massenappeal hat, eben weil der auch Action hat. Der ist zum Teil schweinewitzig. Ja. Also, ich hab bei dieser einen Szene eben mich kaputt gelacht, du könntest wieder tun, weil ich, also es hat so einen ganz plötzlichen, trockenen Situationshumor, so einen beiläufigen Humor, mehr oder weniger. Auch viel Slapstick dabei, was ich an japanischen Filmen, gerade auch so klassischen japanischen Filmen, sehr mag, wenn das halt ein sehr körperbetonter Humor ist. Der ist dazu aber auch unfassbar düster, ernst und brutal. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Ton, für den Kitano auch berühmt ist. Der hat so einen sehr direkten Ton in seinen Filmen, macht dann auch keine Gefangenen in der Darstellung. Was mich dann aber auch gestört hat in diesem Bezug, ist so dieses CGI-Blut. Ja. Also ich hätte gerne mehr praktisches Blut gehabt. Ja. Das hat man 2-3 Szenen gehabt. Also die praktischen Effekte halten sich hier wirklich in Grenzen, was ich sehr, sehr schade finde. Also das hat mich dann auch sehr gestört in dem Fall. Und auch so dieses, wenn Leute von den Schwertern durchbohrt werden, ist das oft auch CGI und das sieht man oft sehr deutlich und das hat mich echt so ein bisschen rausgerissen manchmal. Das ist tatsächlich richtig, das ist, der Teil des Films ist optisch nicht so besonders gut. Was ich sehr spannend fand, ist, dass der Film mit einem relativ hohen Bodycount loslegt. Also in den ersten 3 Minuten hast du 5 bis 6 Tote, glaube ich. Und dann bricht es erstmal völlig weg. Ja. Dann kriegst du diese ganzen Figuren und Konstellationen vorgestellt in immer wieder wechselnden Szenen. Du gehst mit verschiedenen Figuren mit und kriegst, ohne dass da ständig Leute weggeschnetzelt werden, mit wer welche Position in diesem Film, in diesem Ensemble einnimmt sozusagen. Also wer da in dieser Geschichte wie drin hängt, das fand ich eigentlich ganz schön gemacht. Es baut natürlich Spannung auf, hingehend zum Ende. Von wegen, jetzt erwartest du irgendwie einen großen Endkampf. Der wird mir so ein bisschen vorenthalten, habe ich den Eindruck. Weil Satoichi am Ende so ein bisschen daherkommt, immer wenn er seinem vermeintlichen Endgegner gegenübersteht, hat er so diese One-Punch-Man-Attitüde. Ja. Er holt einmal mit dem Schwert aus und der Gegner liegt da. Das ist halt so antiklimatisch und ich glaube auch, dass das Absicht ist, weil ich habe den Film zwischendurch mit Kung-Fu verglichen. David Carradine, Kane in Kung-Fu, der so durchs Land streicht und von Station zu Station kommt und da Probleme löst und Leute dann, also die richtigen Leute umbringt, den anderen richtigen Leuten auch hilft. So. Und diese Figur Satoichi ist ganz ähnlich aufgebaut. Also er kommt am Anfang auch in diese Stadt rein oder in diese Siedlung rein und wird mit diesem Problem konfrontiert und geht am Ende des Films auch und verlässt dann diesen Ort, nachdem er das Problem gelöst hat. Und es ist halt klar, gerade bei Kung Fu, der Figur kann halt nicht viel passieren, weil die nächste Folge steht schon in der Fernsehzeitung so in diesem so ein bisschen, Sinne. Ne, genau. So dass Kane jetzt hier irgendwie großartig was passiert in dieser Folge, kann eigentlich nicht vorkommen. So, und ich glaube, das ist auch so Kitanos Kommentar für diese Samurai-Filme. Ich habe während des Films schon so auf dieses große Finale am Strand gehofft, was dann auch kommt. So dieser Endkampf am Strand. So. Und der ist halt so antiklimatisch. Das passiert einfach so gut wie nichts. Also alle anderen Kämpfe sind so ausladend, fast schon, also nicht so gut choreografiert, wie es in anderen Samurai-Filmen der Fall wäre. Also man hätte es noch ein bisschen ausbauen können. Aber mit so groß aufgezogenen Kameraperspektiven, so ganz weit von oben alles so gezeigt und alles läuft so auf eine, also dieser eine gegnerische, ich habe den Namen echt nicht mehr, gegnerische Samurai, der dann auch so ganze Gruppen von Gegnern wegschnetzelt und so. Und das wird groß ausgezogen und gezeigt. Mhm. Und dieser Endkampf, das sind zwei, zack, zack, zack, und dann ist der besiegt oder auch dann letzte Einstellung, wir spoilern das Ende mal nicht, ist ein Schnitt und dann ist eben da das Ganze auch entschieden, mehr oder weniger. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Kommentar irgendwie auf diese Samurai-Filme, ist, wo klar ist, okay, das ist der Held des Filmes, natürlich gewinnt er am Ende, dann lass es uns abkürzen. Ja, und ich finde es auch, dadurch, das finde ich sehr angenehm, fehlt dem Film halt dieser übertriebene Pathos. Also ganz viele dieser Filme, seien sie amerikanischer, europäischer oder tatsächlich original asiatischer Machart, haben so unfassbar viel Pathos in diesen Kämpfen drin. Ja. Und dann halten die immer noch eine Rede und erklären sich lange. So diese Monologe. Und genau, diese Monologe und wofür sie jetzt kämpfen und dass sie für das Gute stehen oder eben nicht oder wie auch immer. Und es fehlt hier komplett. Und du hast eventuell sogar noch einen Schurken, der in irgendeiner Art und Weise noch ein Motiv hat, wodurch er so ein bisschen sympathisch und nachvollziehbar ist. Ja, okay, seine Frau ist krank. So, das wird ein paar Mal erwähnt. Die nimmt sich, glaube ich, irgendwann im Laufe des Films. Ich glaube, dass sie das ist am Ende. Ich weiß es halt nicht. Ich bin das nicht Leben, ganz sicher tatsächlich. So, wo klar ist, warum macht sie das? Ja, weil sie wahrscheinlich, also er ist tot, sie hat kein Geld mehr, so. Also der Film ist an vielen Stellen auch sehr fatalistisch, was ich immer sehr mag. Also ich mag fatalistische Filme, weil die Realität oft auch fatal ist. Dieser Film halt auch. Und er kriegt halt einfach auch keine Redemption, so keine Wiedergutmachung. Also er ist einfach der Gauner und er stirbt halt dafür, dass er die Leute getötet hat. Er wird auch nicht verschont, weil er irgendwie so ein pseudo-edles Motiv hat, dass er Geld verdienen muss für seine kranke Frau. Das hätte er nämlich auch anders machen können. Genau. Das war so der leichteste Weg, den er gewählt hat, und den muss er halt den eben auch die Konsequenzen tragen. Und was ich witzig finde, ist halt, dass Satoichi auch fast nichts sagt in dem gesamten Film. Den längsten Dialog hat er, glaube ich, mit der Dame, bei der er unterkommt, als er ihr den Rücken massiert. Ja, genau. Das ist so das Längste, was er am Stück sagt. Ansonsten ist das mal so ein Satz und mal eine Frage und so, aber das, sonst redet der halt auch nicht viel. Also es ist auch nicht so dieses, das hatten wir kurz schon angesprochen, diese tiefschürfenden philosophischen Gespräche, die so oft häufig in diesen Samurai-Filmen drin sind. Ja. Man erfährt auch so gut wie nichts über ihn. Nee. Ne, man weiß, also ein paar der Figuren erwähnen so, ob das wohl Satoichi ist. Mhm. Also er scheint wohl schon so eine Legende zu sein. Mhm. Also im Hintergrund ist da wohl schon was passiert. Also diese Figur basiert ja eben auch auf dieser Serien- und Filmfigur, die es ja gegeben hat. Es gibt, glaube ich, irgendwie 25 Filme mit Satoichi oder sowas. Mhm. Ist der Wahnsinn. Und eine TV-Serie mit 100 Folgen, die zum Teil aber auch nur Remakes der Filme sind. Das habe ich mir kurz angelesen. Mhm. Diese Figur scheint größer zu sein als nur dieser eine Film. Also das wissen die Charaktere auch, also so eine lebende Legende praktisch. Aber so ganz genau wissen sie es halt eben auch nicht und dies und das. So, das wird, wenn man nur diesen Film für sich betrachtet, erfährt man über Satoichi selber auch nichts. Und das ist auch okay. Das reicht auch. Ne? Also man bekommt nicht seine Heldengeschichten erzählt oder was er wann wo getan hat und warum er diesen Ruhm erlangt hat und sowas. Und das ist, zum einen schickt sich das in den Dialogen nieder und zum anderen finde ich halt auch die Art, wie Takeshi Kitano den Film generell gedreht hat. Mhm. Der hat ein ganz tolles Gespür dafür, wie Szenen wirklich in Szene gesetzt werden sollten. Also als Satoichi am Anfang so diesen Weg in das Dorf hineingeht oder in diesen Ort hineingeht, sind da halt ein paar Leute auf dem Feld, die gerade mit Hacken das Feld umhacken im Takt zu der Musik. Ja. Also das Geräusch, mit dem die Hacken in die Erde kommen, ist in der Musik integriert, so als Rhythmusgabe und so. Also das ist großartig. Und dann halt wieder dann mit dem Haus aufbauen und dem Hämmern. So, das ist ja, ich finde halt irgendwo spannend, dass dieser Film mit Kill Bill verglichen wird. Mhm. Ich habe gerade den zeitlichen Ablauf nicht. Ich glaube, der ist zum gleichen Zeitpunkt erschienen oder ein bisschen früher. Mhm. 2.1, 2.4, 2.5. Ich weiß, irgendwann so um den Dreh. Ich kriege das gerade nicht mehr auf die Reihe. Ich glaube, da habe ich schon in Leipzig gewohnt. Müsste 2.3 oder 2.4 auch gewesen sein. Ja, kann gut sein. Also ein ähnlicher Zeitraum. Und was Tarantino gemacht hat, war einen Kollegen, ich glaube RZA, vom Wu-Tang Clan engagieren, der die Hintergrundmusik gemacht hat. Mhm. Und der Wu-Tang Clan heißt halt nicht nur Wu-Tang Clan, sondern die sind halt auch wirklich Fans von diesen alten Kung-Fu-Filmen. Mhm. Es gibt so diese Wu-Tang Clan Collection, wo die wirklich hingegangen sind und so alte Kung-Fu-Filme aus Hongkong und weiß der Geier was rauszusuchen und neu zu veröffentlichen. Die haben eine eigene DVD-Sammlung irgendwie auf DVD rausgebracht, die Wu-Tang Clan Collection. Und verarbeiten das in der Musik. Ich glaube, einer von denen heißt Redman. Mhm. Vom Wu-Tang Clan und letztlich benannt nach diesem Tokusatsu-Helden Redman. Ja. Also den von dem ich jetzt auch den Comic neu hab. Also die wissen ganz genau, wovon sie reden, wenn sie über alte Kung-Fu-Filme reden. Und Tarantino selber ist ja nachweislich, man sieht es in seinen Filmen, auch Fan dieser alten japanischen und zum Teil auch Hongkong-chinesischen Filme. So. Und was Kitano hier auch macht, ist eben nicht so diese klassische japanische Musik zu benutzen, sondern so getragene Synthesizer-Klänge irgendwie. Und da passt dann eben auch so diese sehr rhythmische Feldarbeit mit rein. Später auch so dieses, und das ist auch genauso choreografiert in den Szenen, die hauen auch genau dann eben aufs Feld oder aufs Haus und bauen dann eben dieses Haus dann am Ende auf. So, das ist Absicht und das ist irgendwo auch so um so einen Rhythmus in der Arbeit darzustellen. Wir haben doch mal in irgendeinem Beitrag gesehen, wie diese grünen Mochis, ist das Mochis, die auch so geschlagen werden, gemacht werden. Mhm. Und das musst du rhythmisch machen, weil das Zeug so heiß ist, dass du es nicht die ganze Zeit anpacken kannst. Du musst aber irgendwann, musst es mal umdrehen oder umwälzen, umklappen, um dann wieder drauf zu hauen. Also Rhythmus in der Arbeit, gerade wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, ist im Japanischen schon auch irgendwie drin, scheinbar. Ist auch sinnvoll. Was ich auch schön finde, ist, dass Kitano bei der Auswahl der Szenen hat auch so ein bisschen das klassische Kung-Fu-Film Arbeiten aufbricht, weil du hast halt nicht nur Szenen drin, die in irgendeiner Art von Bedeutung sind für das, was da als Endkampf dann am Ende stattfindet, sondern du hast gerade mit dem Neffen, dem Comic Relief Neffen, halt auch immer wieder so Szenen drin, die jetzt nicht auf diesen Endkampf hindeuten, sondern einfach so ein bisschen das Leben und das Wirken der Figuren untereinander zeigen. Ja. Also es gibt diese wunderbare Szene, wo er badet, wo er in der Badewanne sitzt. Und diese Szenen, die nehmen Zeit und Raum ein und die werden auch ausgehalten, bis es einen komischen Moment gibt. Ja, oder auch keinen komischen Moment. Und es ist wunderschön, es ist großartig, weil es die Figuren tatsächlich nochmal greifbarer macht, gerade die auf der guten Seite. und erlaubt, dass du diesen Film mit Entspannung sehen kannst auch, ohne die ganze dieses, jetzt kommen die großen Krieger und metzeln sich nieder und vielleicht gibt es dann doch Verluste, tragische, und dann muss der Held irgendwen betrauern oder sowas. Ein zentrales Element ist vor allem so immer dieses Treffen bei einem Würfelspiel. Ja, genau. Ne, also wo gewürfelt wird und dann wird einfach nur gewettet, ist es gerade oder ungerade. Mhm. Also glaube ich 3 Würfel? Ich glaube, es wären 3 Würfel gewesen. Zwei. Er sagte mal 2 Ziffern an. 5 und 1 gerade. Ah, okay. 4 und 2 gerade. Auf jeden Fall ist das auch wohl ein Element, was aus der Serie kommt, aus den alten Filmen kommt, weil Satuichi zumindest augenscheinlich, im wahrsten Sinne des Wortes, hören kann, wie die Würfel fallen und dann eben auch betrügt oder halt eben dann mehr gewinnt. Mhm. Und das meint der Neffe halt dann eben auch, um dann eben dann zu der großartigsten Szene in diesem Film. Ich spoil aber nicht, wie die ausgeht, aber das ist einfach, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, der Film ist trocken in seinem Humor und sehr direkt. Mhm. Und Slapstick wird da eben auch benutzt, wie in den alten Kung-Fu-Filmen, wo ganz klar ist so, er meint dann irgendwann, müsste er irgendwelche Leute trainieren und kriegt dann bei diesem Training nur auf den Sack. Aber hallo. Und es ist halt, also, es ist aber auch anders, an anderen Stellen halt eben lustig, an anderen Stellen dann aber auch wieder hochdramatisch. Du hast dieses Geschwisterpärchen, was eigentlich männlich-weiblich ist, aber eben als Geisha-Pärchen auftritt und wo in dieser ganzen Hintergrundgeschichte so viel Tragik und wie soll man das sagen, also auch so eine zerstörte Lebensgeschichte drinsteht. Also die mussten halt wirklich ums Überleben kämpfen und bis zur Prostitution quasi schon. Und also manchmal wirft man Filme vor, die halt eben auf der einen Seite ernst und lustig sind, sie haben das Gleichgewicht nicht und das passt hier sehr gut. Also man wird immer wieder auch belohnt, durch diese schlimmen Momente durchgekommen zu sein, indem man dann wieder eine sehr lustige Szene präsentiert bekommt. Und die Figuren sind in sich schlüssig und konsequent und konsistent vor allem. Und aber auch diese dramatische Geschichte der Geschwister ist nicht so überdramatisch. Also ist nicht so mit diesem unfassbar riesigen Pathos erzählt, sondern in vielen kleinen Gesten, wie sie heute damit umgehen, in der aktuellen Zeit, wie es in der Kindheit aufgebaut wurde und so. Und auch das kriegt so eine Entspannung am Ende, diese Geschichte. Mhm. Also diese Tension, die da drin ist, wird am Ende so ein bisschen entspannt tatsächlich. Nicht komplett aufgelöst, aber entspannt, finde ich. Und gerade diese Szenen, die sind ja wirklich dramatisch, wie sie sich an ihre Kindheit erinnern und dann alles ist bei Regen und alles ist ganz düster und es ist auch an so einem Regentag, wo sie sich daran erinnern, wie das damals gelaufen ist. Und es macht wirklich, also auch diese Geschichte der beiden macht ja einen großen Teil des, es geht ja um die beiden, mehr oder weniger, um ihre Rache. Das ist ja auch ein Revenge-Movie irgendwo, ja, ne? Ja, genau. Ja, wir sind sehr begeistert, glaube ich. Ja, der ist toll. Also ich bin gar nicht böse, dass die Bibliothek Lady Snowblood nicht hat. Nee, finde ich auch. Lady Snowblood ist ein Klassiker, immer noch mal nachholen. Mhm. Ich denke, ich möchte noch mal meinen Appell vom Ende von Yokai War irgendwie noch mal wiederholen. Also geht nicht hin und guckt, was sind tolle japanische Filme, die ich während des Japanuaries gucken kann. Ich betreue ja die Podcast-Kuration. Mhm. Ich glaube, den 3. oder 4. Shoplifters-Podcast in die Kuration gelegt. Ja, das ist ein aktueller Film, der gerade läuft. Mhm. Ich sehe das ein, dass die Leute dann auch einen aktuellen Film abliefern wollen. Aber selbst Your Name ist letztes Jahr nicht so oft geguckt worden, habe ich den Eindruck. Was ich verstehen kann, ist, das fiel mir jetzt auf beim Gucken tatsächlich von Satoichi. Ich kenne kaum japanische Filme, die im heutigen Japan spielen, außer Animes. Ja. Also klar, Your Name spielt in der heutigen Zeit, viele andere Animes spielen mehr oder weniger in der heutigen Zeit, plus minus 10 Jahre vielleicht. Aber Realfilme, die heute spielen, kenne ich so gut wie gar nicht aus Japan. Da könnten wir Shoplifters gucken. Das wäre vielleicht auch mal für die zukünftigen Japanimes für uns interessant, die Genres zu wechseln oder die Zeitebene zu wechseln, die in den Filmen behandelt wird. Das können wir sicherlich machen. Das ist aber vielleicht auch, also gerade so dieses Drama und Thriller-Genre ist jetzt keines, was mich jetzt großartig interessiert. Mhm. Also ich habe ja bei der Auswahl der Filme versucht, so in den Genres zu bleiben, die wir hier bei Nerd Nerd sowieso besprechen. Das sind Fantasy und Tokusatsu ja ohnehin zwei Sachen, die uns hier relativ nahe liegen, auch im Anime und im Realfilmbereich. Ich meine, wir haben im König der Podcast ein eigenes Format für Kaiju- und Tokusatsu-Filme. Mhm. So, wo klar ist, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, mit uns neulich mal drüber unterhalten, jetzt irgendwelche japanischen Dramafilme zu besprechen, würde das uns wahrscheinlich nicht gefallen, oder mir persönlich nicht gefallen. Du hättest da vielleicht einen anderen Ansatz. Mhm. Das heißt, ich könnte unter Umständen nicht mal was Schlaues drüber sagen. Das kann ich ja dann übernehmen. Das können wir versuchen. Was heißt hier versuchen? Nein, ich weiß, wie du es meinst. Ja. Ich fände es tatsächlich spannend, einfach weil auch in der Literatur, was ja nun eher mein Steckenpferd nochmal ist, viel aus Japan mittlerweile in der deutschen Szene ankommt. In der deutschen, auch mittlerweile direkt aus dem Japanischen übersetzt wird, nicht mehr mit dem Umweg übers Englische. Und mich würde das tatsächlich interessieren, auch die Selbstwahrnehmung Japans heutzutage. Und das findest du ja häufig in Medien aller Art wiedergespiegelt. Keine Ahnung, immer wenn ich einen japanischen Film dieser Art sehe, und ein paar habe ich ja gesehen, finde ich die immer sehr dröge und langgezogen. Mhm. Also ich glaube, dass gerade in dem Genre Südkorea momentan so ein bisschen das bessere Händchen hat. Also ich gucke tatsächlich lieber südkoreanische Filme, als ich das als japanische Filme in dem Bereich. Ich habe einen sehr guten Krimi gelesen. Ich glaube, der ist auch verfilmt worden. Mir fällt nur gerade der Titel nicht ein. Von sehr praktisch. Higashino, Autorin, glaube ich. Haut mich, wenn es falsch ist. Großartige Krimi-Reihe, mehrere schon erschienen von, und ich glaube, die sind verfilmt, und das würde ich gerne als Film mal sehen, tatsächlich. Das kriegen wir, wenn du das raussuchst und mit vorbereitest. Ich die Vorbereitung gemacht habe für den Japanimary, habe ich halt die Filme rausgesucht, die ich halt für dieses Format halt passend empfand. Ja, und das muss ja auch nicht tatsächlich im Rahmen des Nein, das auf keinen Fall. Japanimary sein, dass wir das gucken, sondern vielleicht auch einfach mal so. Einfach mal so. Letzten Dezember, jetzt im vergangenen Dezember, haben wir halt DEFA-Filme geguckt. Mhm. Und jetzt verstärken wir uns gerade wieder auch abseits von den Filmen, die wir für den Podcast besprechen, natürlich auf japanische Filme. Mhm. Wir haben also auch noch einen Anime von 2017 auf dem Guckstapel gerade liegen, den wir die Tage gucken. Ich glaube, dass ich den Lupin-Film, den wir neulich geguckt haben, nur zufällig rausgeliehen hatte, weil er da lag gerade und ich ihn mal wieder sehen wollte. Das war einfach Zufall, dass er dann auch noch im Japanimary da lag, dann ich schon im Dezember, glaube ich, ausgeliehen, über die Weihnachtsfeiertage. Ne? Ich glaube, ja. Den haben wir dann nicht geschafft und dann einfach im Japanimary geguckt. Und meine DVD-Sammlung besteht halt auch aus vielen Animes und japanischen Filmen. Das ergibt sich dann einfach aus meinem eigenen Interesse dafür, dass wir hier auch den einen oder anderen Japanimary-Film unterm Jahr gucken. Also man könnte fast argumentieren, Japanimary ist bei uns eigentlich ganzjährlich. Ne? Gott sei Dank ist das Wetter ganzjährig besser. Gott sei Dank ist das Wetter ganzjährig besser. Ja, wie gesagt, ich kann ja auch Filme ohne dich gucken. Das heißt, wenn mich das sehr interessiert und dich das Genre ganz schreckt mit dem Drama oder mit dem Thriller aus Japan, dann gucke ich die halt alleine. So. Das ist dir überlassen. Wir sind in jedem Fall am Ende unserer vorgegebenen Zeit für heute. Sehr schön. Guckt mehr Filme blind. Das ist also nicht einfach nur hinzugehen und zu sagen, wir gucken jetzt die tollen Filme, die alle toll finden, sondern guckt halt auch mal Filme, wo ihr nicht wisst, was euch erwartet. Ja, ich bin auf Satoichi per Zufall. Ich habe einfach in der Bibliothekssuche, nachdem Betty Snowblood nicht da war, Japan Film DVD und verfügbar eingegeben und habe den ersten gegriffen, der verfügbar war, mehr oder weniger. Habt ihr das kurz rückgemeldet quasi, weil du nicht mit warst, und hast gesagt, ja, ist okay, nimm mir mit. Ja, ist halt Kitano, da machst du halt gegebenenfalls nichts mit falsch. Ja. Ich will Hanabi auch noch sehen, so ist es nicht. Mhm. Aber ich habe nichts davon, wenn ich hier 8 Filme reinknalle in unsere Betrachtung, die sowieso schon alle toll finden. Da habe ich nichts von, und da hat auch vor allem die Hörerschaft nichts von, wenn sie den kompletten Japanimary nachhören möchte, wenn da 3 oder 4 verschiedene Podcast-Formate über den gleichen Film, über denselben Film reden. Ja, ja, genau. Das ist dann aber auch die Abwechslung. Ich finde das schade, ich finde es schön, dass man im Konsens sagt, wir gucken jetzt alle diesen Film, aber gerade weiß ich nicht. Ich fände es als Hörer auch langweilig, wenn ich 10 Podcasts höre und 5 davon besprechen alle den gleichen Film. Ja. Dann denke ich auch, dann spare ich mir das. Ja. Und guck vielleicht den Film. So, keine Ahnung. Das war's. Tschüss. Nächste Woche auch ein Film. Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.